mit dir los? Was bist du so scheu? Wir kennen uns seit Jahren, doch das ist mir neu. Wo siehst du denn hin? Sieh mich doch an, ich bin hier. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Komm doch mal näher, wer soll uns hier stören? Sag mir, was los ist, sag es mir jetzt, ich bin hier. Du sagst, du musst los, du sagst, du musst gehen. Doch vor meiner Tür bleibst du stundenlang stehen. Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nichts ist, was ist dann lieber? Stimme, was sagt? Ich frag dich, was los ist, doch du wendest dich ab. Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nichts ist, was ist dann Liebe? Was ist dann Liebe? Dich nicht schämen für das, was du fühlst. So ist das Leben, es läuft, wie es will. Sag mir, was los ist, sag es mir jetzt, ich bin hier. Was soll schon passieren? Bring es ans Licht. Ich fühl doch genauso, du weißt es nur nicht. Sag mir, was los ist, vor mir hast du nichts zu verlieren. Vor meiner Tür bleibst du stundenlang stehen. Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nichts ist, was ist dann Liebe? Deine Augen verschwimmen, deine Stimme versagt. Ich frag dich, was los ist, doch du wendest dich an. Du sagst, es ist nichts, doch wenn das nichts ist, was ist dann Liebe? geht. Alles Festgelegte sich so leicht verschiebt. Ansehen, zuhören, völlig leicht gemacht. We'll be right back. Miteinander der Nachbar Erik Zeitung lesen, mit der Huguet ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Wir lassen die Zeitung international mit unserer Huguet Reikhaus Vizemarin Estrich. Und ich habe ein Thema vorgenommen. Ich heiße Pierre, da unten Huguet. Das ist gefitzt. Aus einer so positiver Nummer. Und es gibt ein Liedl, die sagt, ja, ja, der Peter, der ist schlau, schlau wie der Fuchs in seinem Bau. Das ist positiv. Und nun gibt es Vornamen, die sind mit einem trügerischen Schicksal verbunden. Es gibt Vornamen, die gibt es gar nicht mehr. Ja, und ein Beispiel? Ah ja, es gibt keinen Adolf mehr, den Namen hört man nicht mehr und die wieder einen Vornamen haben, die nur einen anderen. Du bist einer aus Bürgermeisteramt und ich sage, ich heiße Adolf Kuhloch, ich möchte meinen Namen ändern. Sagt der vom Bürgermeisteramt, Kuhloch, ach ja, wie möchten Sie denn heißen? Sagt er, ich möchte nicht mehr Adolf Kuhloch heißen, ich möchte Hans Kuhloch heißen. Es gibt aber auch ja moderne Vornamen wie Schwach. Jetzt, gell? Oh ja, besonders wenn man Kevin heißt. Es gibt eine Kevinophobie. Yes, es sind die Kevin, die auf dem Schulhof gecancelt wurden. Meine Kevin, ich habe es mitgebracht. Es heißt, der Kevin ist ein Tolle. Noch mehr will es im Kanal Plus, das Ding ist Kevin et à con, so Sketch-Serie, nicht? Der Kevin ist ein Tolle. Da ist noch der Film gekommen. Mama, ich habe den Flöcher verfallen. Mama, ich hatte den Avion. Also, ich glaube, wie zu dumm ist, für ins Auto zu stehen, als er mit seinen Eltern im Flieger sitzt, für in Ferien zu fliegen. Und was steht da in der Zeitung? In Österreich war ein Kevin 59 Tage lang im Gefängnis, nur weil er Kevin heißt. Ja? Da ist durch den Kirchhof ausgereibert worden und es hat einer gesagt, es ist ein Kevin dabei gewesen, den Namen habe ich gehört. Und hopp, ist der Kevin ins Kickerl gekommen, nur weil er nicht mit vom Kirchhof gewesen ist. Das ist jetzt im Telefon nicht, er ist geordnet worden, das Telefon wurde geordnet und er hat Kevin geheißen. Das ist mir schon klar, wa? Es gibt viel Kevin, wie heute Namen andere wollen. Mein Kevin hat jetzt vor, er will Maike heißen, Maike. Das heißt aber Finettel auf die Tür, nicht Finettel. Das müssen wir, haben wir gefunden auf dem Google, nicht? Das wäre auch schwach, Finettel zu heißen, nicht? Oder Marcel ist auch ein Finettel. Ja. Es ist schwer, einen guten Vornamen zu finden. Ja, ist da ein Fahrerliste für die Mädchen? Auf ein Silke, das haben wir auch gelesen vom Google, das kommt von Litauen und heißt Hari. Das ist ein Mädel, das heißt Hari, nicht? Du kannst sauer heißen, das ist sauer Hari. Und Barbie, das ist protzig, nicht? Wie Barbie heißt, das ist so Usan. Und meine Großtante, die hat Rosalie geheißen. Und wenn sie viel Lovers hat, hat sie das gesagt, Leute, Leute, los, Oli. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Baden und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machine, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si c'était comme ça plus belle. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux c'est pas vrai, mais je t'aime quand même. Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. C'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. What you and I can be, baby. Ooh, night, I'm so high. Wenn man nüsst fürs Wetter, wer Geburtstag hat, was passiert ist im Rindal. Und mit dem allem haben wir genug Gelegenheit, für ein Wort aus unserem Spruch rauszuholen, für dort rüber zu poppeln. Und das jeden Tag um 20.08 Uhr und zum Mittag oder zur Nacht auf der App Easy. Kotz, Wädele, Schneck, Schübkorisch, Schnuffelrutsch und so weiter. Man kann von allem reden. Aber wenn ihr ein Lieblingswort habt, sagt es uns. France Bleu Elsass, der erste Rital-Radiosender. Da sind wir daheim. Ein ganz schöner Name miteinander, das ist der Pierre auf France Bleu Elsass. Sie richten sich vielleicht für ihre Velo zu nehmen, für heimzufahren. Oder vielleicht nur eine Kommission zu machen. Aber wenn ihr in der Euro-Metropole von Strasbourg lebt, wisst ihr, dass es schwierig ist, zusammenzuleben mit den Autofahrern, mit den Trottinetteln, mit den Fussgängern, mit den Händen, die manchmal nicht angebunden sind. Eben die Stadt und die Euro-Metropole von Strasbourg lanciert eine neue Initiative mit der Strasbourger Universität, das heisst Pédaleur, Pédaleuse. Und das werden wir morgen erwähnen. Ihr kennt ihre Meinungen über jede Strasse und jede Kreuzung gehen. In Strasbourg und in der ganzen Eurometropole. Das ist morgen am Viertel nach 7, nach der 3 und am Viertel nach 4 immer auf francebleuelsass.fr. Denn du reden wir von du. Zimmermann, ein Brüder, ein Schinhiesele und auch ein Gärtetron. Über gehen ins Witzsüß, meine gehen ins Seröß. Gardinelle, Gardinelle, nimm du den Zimmermann, nimm du den Bob Dylan. Salut Bissom, ça y est, Marcin Sovitz, tout le monde a râlé, tout le monde, ouais, en octobre, tout le monde a râlé, ouais, il fait 30 degrés, on est en octobre, et paf, maintenant faut gratter le pare-brise, 4 degrés le matin, hein, voire moins. Alors c'est bon, on a ce qu'on veut, hein, enfin un temps d'automne, et on peut dire que ça s'est rafraîchi, en alsacien on dira « es wird frischer », « es wird », ça devient « frischer », qui est de friche, qui veut dire frais, donc fraîcheur, plus frais. Et quand ça devient plus frais, c'est que ça se rafraîchit. Alors vous remarquerez bien que je dis que ça se rafraîchit et non pas qu'il fait froid, car en Alsace, on dit « kalt ist im Winter », froid, c'est en hiver. Donc c'est à partir du 22 décembre, on a encore 2 mois et 4 jours à attendre. Et alors j'en vois déjà maintenant avec 3 couches de pull, je ne sais pas comment ils vont faire quand il fera vraiment froid. « Denn sich nur mehr frischer », jusqu'à présent, ça s'est juste rafraîchi. Assis frais en vous. Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu de tant de combats. Et a tellement tendu son cœur. La roue d'eau tombée, c'est les bras. Elle dit qu'après certains regards. On fait les choses parce qu'elles s'imposent sans se demander pourquoi. Peut-être couteau dans la mer. C'est peut-être. Oui, peut-être couteau dans les airs. Oui, mais c'est ça raison d'être. Ça raison d'être. Oui, mais c'est ça raison d'être. Avec pour écho l'indifférence et des rancunes encore plus dures. Car aujourd'hui, si l'existence est sûre, ne se limite qu'à la souris. Il faut savoir qu'une aile de papillon peut tout changer pour de bon. C'est peut-être, oui, peut-être, goûte dans la mer. C'est peut-être. Peut-être tout dans le désert. C'est peut-être. C'est peut-être. Une goutte dans la mer. C'est peut-être. Une goutte dans le désert. Oui, oui, mais c'est sa raison d'être. Du warst mein Held, hast mich durch die Flammen getragen. Du warst mein Fels, mein Anker in stürmischen Tagen. Du fehlst mir so, ich hab doch noch so viele Fragen. Nur für ein Wort von dir würde ich alles geben. Könnt ich nur einmal noch meine Hand in deine legen. Mein Licht, bis dunkle Schatten dich nahmen, kannst du mich hören? Ich wollte dir noch so viel sagen, ich würde so gern für dich nochmal Purzelbaum schlagen. Nur für ein Wort von dir würde ich alles geben. Könnt ich nur einmal noch meine Hand in deine legen. Connectez à votre région. Ici, c'est France Bleu Alsace. C'est Schwumpfi, Zeit für die nächste Nachricht auf France Bleu Alsace. Le point sur l'information avec Chloé Geffroy. Les passagers de l'aéroport de Strasbourg ont dû s'armer de patience aujourd'hui. Évacués pendant 3 heures en raison d'une alerte à la bombe. Il s'est d'ailleurs passé la même chose dans 8 autres aéroports français. Sur place, les démineurs ont fait le travail et les voyageurs ont pu rejoindre l'intérieur de l'aérogare vers 15h. Au total, 3 vols ont été retardés, un seul annulé, le Strasbourg-Bordeaux. Autre alerte à la bombe ce matin à Strasbourg et autre évacuation, celle du centre commercial Rive-Étoile. Un sac à dos suspect a été pris en charge par les démineurs. À Paris, c'est le château de Versailles qui a été évacué ce matin pour la 3e fois depuis samedi. 357 élèves ont perturbé l'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty lundi. Dernier bilan du ministère de l'Éducation nationale. Gabriel Attal avait annoncé hier un premier bilan de 179 perturbations. L'assaillant de l'attentat dans un lycée d'Arras, lui, a été mis en examen pour assassinat terroriste et placé en détention provisoire. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, 24 Français sont morts et 7 sont toujours portés disparus, probablement retenus en otage dans la bande de Gaza. Annonce de la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi devant le Sénat. L'autre information qu'elle a donnée, c'est le rapatriement de 3500 Français d'Israël. Un rapatriement pour fuir la guerre et ses horreurs. Au moins 471 personnes sont mortes dans l'explosion d'un des plus anciens hôpitaux de Gaza hier soir. C'est le nouveau bilan du Hamas qui accuse Israël d'être l'auteur de ce drame. Les deux parties justice, rejet de la faute. Depuis, beaucoup de réactions dans le monde musulman. La Turquie va décréter 3 jours de deuil national. De son côté, Joe Biden, le président américain, assure soutenir Israël. Il est actuellement dans le pays. Selon le président américain, des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. Israël qui annonce autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. C'est fait. Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg a été coupé ce matin dans le massif vosgien. 30 mètres de haut, 7 tonnes, un beau bébé. Chaque année, le rituel est le même. L'arbre est attendu mardi prochain, place Kléber. Sa photo est à retrouver sur notre site francebleu.fr. Seia Imrintol, Willkuma, unsere Videosendung, wenn ihr ein Bild von ihr kennt, aber auch nur im Ton, ihr verliert nicht viel. Bild ist immer ein Bonus. Ja, wir machen für Film die Radio und unsere Reportage. Und einmal im Monat gehen wir als Nuss mit der Mannschaft von Rundum. Enfin, Mannschaft. C'est nur ein Motor mit Echt, gell? Also, Freundschaften gibt's nicht. Mal trotzdem, Team von Rundum und wir sind beinand. Wir haben schon ein paar so gemacht. Wir waren nur mit Namen. Ich weiss es, ich habe euch versprochen. Bist du im grünen Tonnen? Zur grünen Tonnen ist einmal ein Dasein gewesen, ist einmal ein Schuh geschafft gewesen. Jetzt ist es ein ganz originelles Ort, wir werden es erwähnen, aber nur rar. Wir behalten es, ich mache es ein bisschen so hungrig, als ihr noch das besser genießen können auf Elsassisch. Gleich der Michel Fugain, vive la vida! Schiere Slava mit dem Michel Fugain. Da haben wir Schwung auf dem ersten Rintal Radio Sender. Und euch gute Sorgen zum Essen. Im ganzen Rital sind wir daheim. Mensch, ist die Wurzel hoch? Die Wurzel? Das ist eine Wurzel. Das ist eine Wurzel? Das? Ja. Von der groben Statue? Vom groben Elsass? Ah, darum nicht. Wir schaffen miteinander France 3, Alsace auf France Bleu, Elsass auf Elsass. Ist für euch neue Themen zu bringen. Miteinander ist noch schöner. Eine gemeinsame Sendung, dann und wann. Und heute empfangen wir euch eine Lüse mit dem Pierre. Mhm. Und wenn ihr das seht, die grosse Galerie mit der Lüse, da haben wir ein neues Geschäft gefunden. Cœur paysan. Und da nehmen wir euch jetzt gleich mit. Da ist ja der Gründer vom Konzept. Bonjour, Denis. Bonjour, Juliette. Bonjour, Pierre. Um was geht es ganz konkret in dem Geschäft? Was haben wir geschafft? In einer Bürgerschaft, eine spezielle Bürgerschaft. Eine Geschäft, wo 45 Bürger miteinander sind, Partner sind. Und wir verkaufen von allem, was wir gerne machen im Elsass. Wir sind alle miteinander. Die Bürger sind hier, wir machen eine Animation und verkaufen unsere Ware. Ich bin Gärtner, ich verkaufe meine Ware. Wir sind alle Partner. Noch holen wir Melüse. Das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz anderes, oder? Es ist exakt das Nämliche aus Kolmach. Kolmach sind 50, das sind 45. Und in Kolmach läuft es. Die Leute warten drauf, die Leute sind zufrieden. Und dann haben wir gesagt, pourquoi pas, in Melüse. Trotzdem würde ich sagen, Hitze das, wo vielleicht die Leute nicht so lokal einkaufen und wo die Preise ordentlich gestehen sind. Ist das eine Angst trotzdem oder nicht? Ein Bauer hat nie keine Angst. Ein Bauer hat nie keine Angst. Auf 45 Bauern hat er noch weniger Angst. Es ist hoch, die Konjunktur ist diffizil. Aber es geht einmal wieder besser und die Leute warten drauf. Ein Jarret fumé, s'il vous plaît. Ich cherche ein Geschäft. Man findet ein bisschen Holz. Voilà. Ich bin gewinnt, wenn ich richtig zu den Bauern gehe. Es ist besser lokal, ne? Das ist durch Antiscarbon weg, gell? So, Thomas, ich mache ein bisschen handlanger durch, gell? Ich sehe Käseproduzent auf der Wasserburg. Wie viel Kei haben wir denn? Ja, natürlich. Wir haben 25 Mal Kei. Wo schön? Vosgien, nur Vosgien. Unsere Käse auf Wasserburg im Winter. Und mit La Maille gehen sie nur auf den Streubari im Petit Ballon. Ja. Und hier haben wir Marbre du Petit Ballon. Das ist das Vena Paricas, nur haben wir zwei Striche. Also ein bisschen wie der Morbier. Das sieht schön aus, ja. Hier haben wir Paricas und hier haben wir Cœur de Massif. Cœur de Massif, das ist Käse, der nur gemacht ist mit Vogesamilch. Eher Käse, aber auch Käse von anderen Bauern. Ja, natürlich. Hier haben wir Bio-Käse, dort haben wir Käse, Geissenkäse, wir haben auch Brügge, Schafkäse. Und das ist unsere Kräfte vom Geschäft, dass wir mehrere Käse haben, zum Proposieren in unseren Kunden. Wie wichtig ist das für ein Käsebauer? Hier in einem Geschäft in Melüse zu sein, müssen wir tatsächlich gesehen werden. Ihr seid überrascht auf der Wasserburg. Ja, natürlich. Aber für unsere Käseverkäufer kann man viele Dinge allein machen. Wenn wir mehrere sind, kennen wir mehr Kunden an. Und das ist besser für das ist Geschäft. Thomas, wir lassen euch schön Widerstand und Pierre, wir gehen eher bei der Presse. Dessert hat noch ein paar. Passiert auf dem Weg zu unserem Glück. rein und zu Fall gebracht. Und wenn ich schlaf, seh ich dich im Traum. Will wieder aufwachen und dir in die Augen schauen. Will nur dich wieder hier bei mir. Nur bei dir kann ich mich verlieren. Ich frag mich, ob's dich noch interessiert. Vergesse ich euch nicht auf franceblueelsass.fr. Klaas Perlenspiel und wir haben es geschafft, wie du im Juni, Mai im Juni aufgemacht hast. Es ist Körperisant in Melusse. Wir sind heute zu den neuen Produzenten rangegangen mit Judith Jung. Da ist er. Und wie geschafft? Bonjour. Voll an der Erwitt. Bonjour, Binat. Bonjour. Ich habe ein paar Wäscher da. Ja, das ist die erste. Das ist ein dicker als der andere. Ich würde sagen, ja. Ja, ich probiere rein. Ja, waren schon. Morgen, gut, ich schon. Kein Problem. Die sind enorm. Ich sehe es so oft. Ich habe die Bücher schon voll. Ja, ich habe schon probiert. Aber wir wären auch in der Linie da. Ja, jetzt. Also, der erste im Wachsiesel. Das ist der erste, ja. Und das ist jetzt ein Produkt, das der Sohn übernommen hat. Und die Trusse. Die sind jetzt erst, dieses Jahr ist ein bisschen problematisch. Mhm. Aber es wird wahrscheinlich 15. Juni, so einfach. Ist es wichtig für euch, in Melusse dabei zu sein? Ihr verkauft schon hier bei euch vom Hof. Jetzt ist es ein neues Geschäft. Melusse, wie ich weiß, nicht gerade nebenan. Wir gehen jetzt auf Melusse, wir haben die Chance, dass sie uns hier ein bisschen mitbeteiligt nehmen. Mhm. Und dass wir eben unsere schönen Produkte können zeigen und was es sieht, was es direkt vom Büro kommt. Der Matthias Riedersdorf macht 8 Bären, aber es ist nicht mit 10 so momentan, aber das ist im Mai aufgenommen worden. Es war unsere erste Episode gewesen, mit dem Rundum. In ein paar Minuten waren wir noch auf der Kufi, Türe auf den Schlägel reden und das mit dem Jonathan Wald. Danach kommt alles euch dran in der Reportage, wie wir miteinander mit dem France 3 organisieren, mit dem Rundum, genauer gesagt auf Elsass. Das ist alles nur eine Neuigkeit, die Nacht über die Sterne zu sehen. Der Etienne Dao mit der Vanessa Paradis im Duett, brandneu auf dem ersten Rindal-Radiosender. Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui. Étoiles. pour danser au bord de ton abîme. Une falaise dérive mon improbable cime. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Dis-le la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Puis au matin mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. France Bleu Elsass.fr ist immer voll dabei, wenn Etienne Dao ein Neischalplot rausbringt. Und sie heisst, so wie der Titel, wie man gerade durchgegangen haben, Tire la nuit sur les étoiles, die Nacht, die wird dich gar nicht sehen. Mich haben alleweil ein paar Flat, letzte Striche, haben wir zwei äußere. Und das ist der Rundum, wie der Jonathan Wahl gemacht hat, sich von Kurvitüren zu reden und schlägeln. Dann haben wir recht mit sich immer noch vorgesehen, dass wir das neue Numero vom Tö, ist durch die Kredit dann. Und wir waren es im Laufenden von dieser Stunde natürlich miteinander genießen. Aber zuerst genießen wir ein bisschen Kurvitüren. Er sind ganz freundlich eingeladen. Es ist ja keine Hexenwährung, gell? Nein, es muss aber trotzdem und zu dieser Arbeit kann man noch erzählen. Ja, das ist wahr. Also, weißt du, sie sind jetzt ausgesteint. Jetzt kommen sie noch mal in den Karren. Und, generieren schon. Und dann normalerweise soll man Pfund auf Pfund Zucker machen. Aber ich mache nicht Pfund auf Pfund, weil ich finde immer, es ist zu süß. Und dann muss es gemütlich kochen. Warum? Dass er mal schon das Obst oder Zucker sich gut zusammenkommen. Und nicht pressiert sind. Da haben wir es. Voilà, da haben wir die, das gekochte Obst. Der Ballon also jetzt in den Gläsern. Ganz heiß, direkt drin. Ja, ja. Wie schön. Sind noch ganz Stückle. Ja, ja. Ich habe es gerne mit Stückle. Sind nicht da, die können es mixieren. Aber das ist nicht mehr noch drück. Liegt der Deckel drauf? Ja. Push noch einmal. Also, und umgedreht. Ja. Und Fingerschläge, das gehört dazu. Aber alle, alle, und alle weinen nicht. Das gehört doch dazu. Rumgedreht, damit es was sterilisiert ist? Ja. So. Et voilà. Da waren wir so genesen. Fortsetzung vorliegt in ein paar Minuten. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Der Jürgen Marc ist verreist und der Nu, also wir wieder die Kurve türen. das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe? Ist das noch dieselbe Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Bist du wirklich keine Fremde? Ist es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Für alle Zeit allein. Dann kamst du, das graue Gestern war vorüber, ehe ich mich versah. Denn schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Markus, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Nun, momentan ist so weiter. Vielleicht wäre ein bisschen gut auf die Türen zu kommen, mit dem ganzen Obst, wie wir angehen, die Mirabelle, die Quatschle. Wir haben Judith Jung und den Jonathan Wahl miteinander angeschickt, für zu kommen, aber auch zu richten und schauen, was das alles gibt in einer wunderbaren Ausstellung über die Konfitüre. Weißt du was, bei uns daheim hat Mutti also so kleines Papier genommen, hat es in den Schnaps getunkt und drüber gelegt, damit die Konfitüre sich behalten. Wir haben das Glas nicht herumgedreht. Es gibt vielleicht noch andere Technik. Die Konfitüre hat sowieso eine so lange Geschichte. Man hätte vielleicht den Jean-Charles Lambert freuen, wenn der Mensch hat. Das Obst mit dem Holz hat schon Medizin gewonnen. Bis 1555. Der berühmte Nostradamus hat dann ein Buch geschrieben und da hat er das erste Mal ein Rezept gegeben, wie macht man dann Konfitüre, wie man behalten kann. Und das Rezept ist halb und halb, ein Kilo Zucker, ein Kilo Konfitüre. Halb und halb, also und der Zucker, von wie kommt der her? Ah, das ist jetzt eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir an, ne? Zucker hat man importiert. Das ist nicht gewonnen. Nur mit Aristokratie, jetzt ist das nicht bezahlen. Jetzt sind wir an, kommt der Krieg. Sehen wir sich. Wir haben keinen Zucker. Da hat jemand erfunden. Mit Zuckerrüben kann man den Zucker rausholen. Da hat jetzt geheißen, im Elsass, Pflanzen Zuckerrüben und Böje, eine Raffinerie von Zucker. Und das alles kann man da in dieser Ausstellung lehren. Ich glaube, auf der anderen Seite wart auf uns Fabrice Krenger. Und der hat auch viele Objekte dabei. Der hat viel, viel Objekte. Gehen wir an? Ja. Merci vielmals, Jean-Charles. Merci. Fabrice, ihr empfangen uns im kleinen Lädel wie früher, ja? Ja, genau, ja. Und da verkaufe ich Konfitüre. Jetzt hat er uns Verkäufe von Konfitüre so gelesen, die schon verschlossen sind. Aber früher hat man die Konfitüre gekauft im Hafen. Im Gewicht nach Gewicht. 400 Objekte, die jetzt da in der Ausstellung sind, kommen von Bieich. Ja, also bei einer Wiese habe ich ganz alleine in der Konfitüre geschafft. Und am Ende habe ich angefangen zu sammeln. Sachen, die um Konfitüre drehen. Nicht? Und was mich hauptsächlich interessiert in dieser Geschichte von der Konfitüre, ist, was um tout ce qui tourne autour de l'art. Meine Madeleine de Proust von der Konfitüre ist keine Thomas de Konfitüre. Ah. Das hat meine Mama immer gemacht. Es ist interessant. Und euch dann grüne Tomaten, hat man nicht gewusst, was zu machen, bis jemand die Idee hat, Konfitüre zu machen. Also, grüne Tomaten, das habe ich noch nie versucht. Will noch versuchen. Will, kann machen, bleibt. Merci vielmals. Schnell schon ein bisschen, hein? Ja, ja, schnell ein bisschen mehr. Also, die Geschichte von der Konfitüre und die ganzen Objekte sind dort zu sehen bis Mittlerjahre. Mhm. Konfitüre, une histoire à son lécher les doigts. Eh ben voilà. Wenn er will, kommen, kein Problem. Es ist in Trüterchen und was? Mach's gut, wir melden uns bald wieder. Es ist im Musée vom Courage Paris, Trüterchen bis im Jahr zu Löwen. Und wir kennen unsere ganze Sendung, wie wir Löwen kennen miteinander. Zusammenarbeit zwischen dem Rundum von France 3 Alsace und France Bleu Elsass. Wir haben ein anderes Thema in ein paar Minuten. Wir waren vom grünen Tannen reden. Zur grünen Tannen, es war eine Wirtschaft, aber ein Dancing und dann auch in einer schönen Lade, heisst das, ist ganz anders. Wir waren von der Vergangenheit, aber auch noch von der Zukunft von dem Ort reden. Es ist auf francebleuelsass.fr. Les rivières du destin. Nom de Enfang, le dernier jour du disco. Juliette Armanet au France Bleu, elle sort de Enfang vom Lava von einem neuen Ort. Karin Feigs und ich sind noch Bische miteinander gefahren. Karin, mach mal das Ding an. Da. Voilà, jetzt ist es an. Lüge mal. Wo sind wir dann? Du? Also, da ist die Bibliothek, ganz oben, und wir sind du. Da drin gucken wir miteinander. In der grünen Tonne, im Sapin Vert, voilà. France Bleu und France 3 stelle ich neue Sapin Vert vor. Die grüne Tonne in Bischen und wir werden euch alles erklären. Enfin, wir selber nicht. Ich glaube, wir haben einen Gast. Ja, der Monsieur le Maire. Hopp, hopp. Immer. Bonjour Erner. Bonjour Fische, bonjour. Also, ihr schaut das Foto an. Bei euch heute haben hier eine Zeit lang gedauert. Ja, es ist immer, wenn man am Alter anfängt. Was haben wir abreißen? Was haben wir behalten? Und eigentlich, Herr Mehr, was ist denn hier an dem Ort gestanden früher? Also, das Gebäude ist 1900 gebaut worden. Ein Restaurant, eine Wirtschaft, Grindan, Sapperwehr und auch Hofname des Hermanns. Und bis 1972 ich stand auf die letzte Tanzin gesehen. Und sind auch tanzen gegangen? Ja, manchmal. Ich bin sogar vom Neidorf her hergekommen. Und danach, was ist es geworden? Schönladen. Und wie sie den Successor gefunden haben, hat die Stadt Bischen aufgekauft. Wir sehen, der Sapin Vert ist jetzt 600 Quadratmeter groß. Das Projekt hat 5 Millionen Euro gekostet. Was haben wir hier überhaupt? Was ist das geworden? Also im alten Gebäude ist oben eine Bibliothek, im ersten Stock ein wunderbarer Saal und da unten ein Tierlieu, das heisst, wo alle Bischemer und andere Litau können kommen. Es gibt sogar ein Bistrot, enfin ein Bistrot. Ja, wieso ein Bistrot? Bonjour! Oh, merci, ihr Bischen! Ah ja, was ist das für ein Wortspiel? Ja, hast du Durst? Ah jo, wenn wir es trinken? Ah jo, den kennen. Ich habe immer Durst. Ah, voilà, du kommst mit Kaffee. Ja. Willkommen in Bischen. Merci. Merci vielmals. Ist es wichtig, so ein Restaurant zu haben in Bischen? Ja, in Bischen haben wir leider nicht viel Restaurant. Und das ist jetzt ein neues, das kommt und wo jeder da offen hat. Es ist nicht fertig, wir waren noch andere Sachen entdecken. In dem grünen Tonne, Sapin Vert von Bischen, noch im Philipp Dietberner. Drei Wörter. Na, ich glaube, ich weiß, von was er so reden will. Aus dem ersten Blick wird ein leises Hey. Mit ein bisschen Glück darf ich dich wiedersehen. Ich geh den ersten Schritt, auch wenn ich den ja sonst nie geh. Doch nicht, dass es mich trifft, doch jetzt ist es zu spät. Einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Mit Schmetterling in meinem Zimmer aufgewacht. Das war mit meinem Herzen so nicht ausgemacht. Doch ich hab einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Bin ehrlich, du bringst mich grad komplett aus dem Takt. Wie perfekt wär's, wenn du mich jetzt auch so magst, auch so magst. Stummes Herz, es macht auf einmal Krach. Ich kann es nicht erklären, das tut es immer, wenn du lachst. Vielleicht wird das hier nicht mehr, wird's am Ende doch nicht passt. Doch ich glaub, ich mag dich sehr, das hab ich lang nicht mehr gehabt. Einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Mit Schmetterling in meinem Zimmer aufgewacht. Das war mit meinem Herzen so nicht ausgemacht. Doch ich hab einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Bin ehrlich, du bringst mich grad komplett aus dem Takt. Wie perfekt wär's, wenn du mich jetzt auch so magst, auch so magst. Drei Wörter, das ist eine Neuigkeit auf France Bleu Elsa. Das eine von Philipp Dittberner, wenn er gerade gehört hat. Eine andere Neuigkeit in Bischen ist, dass es einen neuen kulturellen Ort gibt zur Grene Tanne. Und wir haben die zweite Partie von unserer Reportage mit dem Rundum France 3 Alsace auf France Bleu Elsa. Schließen Sie zusammen einmal im Monat auf Elsassisch für euch eine andere Reportage zu bringen. Und Fortsetzung kommt mit der Karin Fex. Ja, eigentlich ist nur ein Grundschickel nach was dran, weil er noch ein Grumper ersetzen. Nein, die soll aber den Garten gehen, ein Ilo de Fraicheur, mit Bäumen und mit Grins und vielleicht Bänken. Da waren noch eine Grille Tonne an den Pflanzen. Ah, bestimmt, bestimmt. Und eine, wo wir hoffen, dass er noch größer wird wie das ganze Haus. De Miss Mars en 1964. Daar heb je een goede hoogschnitt gehad. Ja, die heb ik gezien. Ze zijn een beetje kürzer gezien wie du. Ja, die heb ik gezien. Dani, wie geht's? Ja, schon. Wie geht's? Wir können alte Souvenirs evokieren, nicht? Das ist jetzt gesehen. Und da sind viele Leute gekommen. Da sind 600 Personen gesehen, von Schägen bis hin. Und da ist getanzt worden. Den ganzen Mittag, Samstag bis morgens am 4 am Sonntag. Am Sonntagmittag bis um 6:30 haben wir gegessen. Und dann ist wieder losgegangen um 9:30 bis um 12. Und dann ist fertig gewesen. Und ihr habt gespielt? Und wir haben gespielt, natürlich. Und alle Tänze, Walzer, Marsch, Potpourri, Cha-Cha-Cha, Twist sogar. Und dann haben wir mal Madison gespielt, ganz am Anfang, wie das Ding so angefangen hat. Und dann ist der Patron aufgekommen, der ist nämlich unter der Wirtschaft, sind die Lampen anfangen zu wackeln. Nämlich alle Leute haben miteinander in den Tee gehüpft und sind wieder runtergefallen. Da hat er gesagt, halt, müssen. Und hat alles abgestellt, elektrisch alles abgestellt. Hey Karin, kannst du das Lied? Zum Tanzen, hab ich ganz neue. Und du sind wir bitte Clarisse Perez. Ich hab das geschafft, hätt's schön geschafft. Ja, ja, ja. Sind alles ja, ja. Leute gekommen, nur in den Jahrzehnten dann auf. Vielleicht ist es auch freier, haben wir getanzt. Natürlich, sie haben uns so schöne Geschichten erzählt, wie sie sich kennenlernen und dass sie sich da getroffen haben. Der Leute ist unten gewesen, nicht im Rettschosse. Und sie haben es noch gefreut, und sie haben gesagt, ja, haben wir eine Nacht da. Sollen. Der Boot ist noch da und denkt, ah, dann haben uns manche gesagt, darf ich noch von Löwen. Dann haben wir es alles mit aufgenommen und es sind schöne Erinnerungen den Kunden gewesen. Ja. Können wir auch tanzen? Ja, hopp, komm. Du bist doch ein Böschwolle, Wille. Das ist allebei gescheit, da kommst du und schwitze doch. Das ist ein großes Bischel, was ich gefunden habe. Der Reimer vom Tommy, gell? Ja, du lässt gern, gell? Ah, sowieso. Also Bischel kann man holen von Dienstag bis Samstag. Genau, aber gucken, was los ist. Sapperwehr.bischheim.alsace. Und auch der noch zu geübt am Ende, gell? Wir werden das alles drauf machen, die ganze Koordinaten von der Grine Tonne, vom Sapinvert und unser ganzes Programm. Das ist alles auf dem nächsten Rindal-Radiosender francebleuelsass.fr. Vom Grand Ballon bis auf den Feldberg, das ist France Bleu Elsass. C'est pas encore notre aventure Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si l'ignore donnerai tout de toi. Je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâtrai tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile. Je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Brüssel, mehr Tangen, mit dem, was vor ein paar Tagen passiert ist. Brüssel, es ist Boulevard des Airs, wie das Lied gesungen hat. In den nächsten Minuten werden wir noch ein bisschen reisen in der Heimat mit dem Nelson Müller und der noch ein Lied von Michel Sardou. Je vais t'aimer. Wir genießen es, wir machen es euch profitieren, wir machen es mit Zartlichkeit, wir bringen euch das Beste von unserer Musik auf dem ersten Rintal-Radiosender. Rital sind wir daheim. Michel Sardou à Mortigny, à des tournées à Villiers, Holter, mort nous ramo la tournée Vrol, Paul, Pichtrous pourri, je l'ai psychim novembre. Fort nous reste nous de Joe Hindley, ville, was du bist, ville, das du bist. Ja, wir kennen so viel Sorge, Salve, mir horisches Leber. Ich sehe dein Gesicht, die Wunden sind tief. Die Geister sind da, die für dich rief. Ein Meer aus Berechnung, hat sich bedient an deinen Gefühlen, die so nicht verdient. Ich nehme deine Hände und ich halte sie fest und hoffe, dass du sie von mir festhalten lässt. Joe Hindley auf dem ersten Rindal Radiosender. Ich hab mich irgendwie verläuft, hab keinen Plan, wohin ich geh. Ich steh mit meinem kleinen Koffer, auf die Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an, salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag, ich kann deine Werte nicht verstehen. Da du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Und mein zweiter ist ein Kaffee mit dem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber geh red weiter. Alles, was du so verziehst, hört sich echt gut an. Und sie bleibt einfach stehen. Ich find's dich kenne, dich versteh. Je ne parle pas français, aber Lange wie die Haare, alles mehr wählen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um und über 1000 Menschen zu reden aufeinander hin. Doch die Spruch, wenn wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber geh red weiter. Alles, was du so verziehst, hier sich echt geht an. Und Zeit bleibt einfach stehen, ich wünsch dich gerne. À votre région. Ici, c'est France Bleu Alsace. C'est sexy, Zeit für die nächste Nachrichten auf France Bleu Alsace. Le point sur l'information avec Chloé Geffroy. 9 aéroports français ont été évacués aujourd'hui après des alertes à la bombe. Et dans le lot, celui de Strasbourg. 3 heures d'évacuation, le temps que les démineurs interviennent. L'aéroport a en fait reçu des mails malveillants. Heureusement, vers 15h, le trafic a pu reprendre. Un seul vol a été annulé. Renaud Paubel, le directeur de l'aéroport. Hier, on a eu des alertes à la bombe dans des établissements scolaires. Aujourd'hui, c'est dans les aéroports. Bien sûr que c'est des choses inquiétantes. Maintenant, dès qu'on a l'information d'une alerte à la bombe, on vérifie la crédibilité de la menace, sur la base de quoi on ne prend pas de risque et on évacue l'aérogare. Ça n'a pas touché que l'aéroport de Strasbourg, ça a touché d'autres aéroports. Donc, on va dire une action, somme toute, coordonnée, qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête est en cours pour déterminer quels sont les auteurs de cette action. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui annonce ce soir que les auteurs de ces fausses alertes à la bombe seront retrouvés et punis, je le cite. Pour rappel, une fausse alerte est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus, probablement en otage dans la bande de Gaza. Voici le dernier bilan donné par Elisabeth Borne après l'attaque du Hamas en Israël. Bilan donné devant le Sénat cet après-midi. La Première ministre qui précise que 3500 Français d'Israël ont été rapatriés sur place. Gaza est toujours la cible de représailles israéliennes. Au sujet de l'explosion d'un des plus anciens hôpitaux de Gaza hier soir, la Maison-Blanche annonce que des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. Au total, 471 personnes sont mortes. C'est le dernier bilan du Hamas. Bonne nouvelle si vous avez un projet d'achat immobilier. L'année prochaine, le prêt à taux zéro va concerner plus de ménages, plus de villes et son montant pourra atteindre jusqu'à la moitié du crédit. Le ministère de l'Économie a dévoilé les nouvelles règles pour en bénéficier, Pierre Emparent. Comme son nom l'indique, le prêt à taux zéro est un prêt où vous n'avez pas à payer d'intérêt. C'est l'État qui le prend en charge afin d'aider ceux qui achètent leur premier bien immobilier. Ce principe ne change pas et on ne pourra toujours pas en bénéficier pour acheter l'ensemble de sa maison ou de son appartement. Mais jusqu'ici, c'était 40% de l'emprunt. Ça passe à 50%, donc la moitié du capital, pour les ménages les plus modestes. Les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 2500 et 4000 euros, qui n'avaient pas droit au prêt à taux zéro jusqu'à présent, pourront également en bénéficier l'an prochain à hauteur de 20% du crédit. Autre changement, ce prêt sera accordé pour l'achat d'un appartement neuf en zone tendue, c'est-à-dire là où on a du mal à se loger. 210 villes supplémentaires seront concernées. Sinon, ça concernera l'ancien à rénover, mais dans tous les cas, pas pour financer une maison individuelle neuve. Et parmi les 210 villes concernées, plusieurs sont en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Cernay, Colmar-Wittenheim, dans le Bas-Rhin, Bischwiller, Haguenau, Ilkirch-Saverne et Strasbourg. Chaque année, c'est le même rituel. Le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg est coupé. Ça a été fait ce matin justement dans le massif vosgien, dans la forêt de Bousson, en Meurthe-et-Moselle. Tradition respectée à la lettre. Henri-Pierre Gangloff, chef de projet Grand Sapin à l'ONF, l'Organisation Nationale des Forêts. Comme chaque année, c'est un sapin qui fait environ une trentaine de mètres de haut, qui a une dizaine de mètres d'envergure, qui est conique et branchu jusqu'en bas, qui a la forme standard de ce qu'on recherche sur la place Kléber pour faire un sapin de Noël. C'est un sapin pectiné à Bias-Alba, c'est le sapin qu'on retrouve dans le massif vosgien. C'est vraiment le roi de nos forêts vosgiennes. Techniquement, en fait, l'arbre ne peut pas être abattu de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'on l'abat, il tombe tout seul. Là, il est retenu par une grue et une deuxième grue va le prendre pour coucher à l'horizontale cet arbre tout délicatement sur le camion. On a plusieurs jours de travail pour le fermer, pour qu'il soit transportable. Tel quel, l'arbre ne peut pas être transporté, il est beaucoup trop large. On va le mettre comme quand vous allez chercher votre sapin chez votre vendeur. C'est pas un filet, là, on va prendre branche par branche pour le refermer, mais c'est à peu près le même principe. Est attendu le 24 octobre, mardi prochain, place Kléber. Il va falloir 8 heures pour l'acheminer. 8 heures, c'est beaucoup. Des photos de l'arbre sont à retrouver en attendant sur notre site francebleu.fr. Et on fait le point sur la météo à 18h. Et oui, toujours un risque de pluie. Ça va se poursuivre d'ailleurs une bonne partie de la nuit. Et nuit qui tombe tout doucement en Alsace. Et qui dit nuit qui tombe, dit mercure qui descend aussi tout doucement. Quelques degrés de moins, 8 degrés à Wingersheim, 9 à Haguenau et Rhinau en ce moment. Il fait un tout petit peu plus chaud dans le Haut-Rhin. Comptez 11 degrés à Münster, 12 à Colmar et 13 à Saint-Louis. C'est la maximale en ce moment. Demain, ça sera nuageux mais moins pluvieux, sauf dans le sud du Haut-Rhin, le sud-ouest de Münster à Ferrette, avec des risques de pluie qui se poursuivront encore demain matin. Les températures au réveil, elles seront comprises entre 10 et 13 degrés. La météo 100% locale avec Trèfle Vert, un réseau de 11 jardineries rurales en Alsace. Des conseils d'experts pour jardiner au naturel et consommer local. Info sur trèflevert.com. Et vos conditions de circulation au Sirac avec Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. Un petit peu de monde. Oui, alors vous avez un petit peu de monde effectivement sur les autoroutes, sur la M351 effectivement, vous avez un petit peu de monde en venant de Wolfisheim en direction de Strasbourg, vous avez également sur la M35 en venant du sud jusqu'à la sortie Bagarzé, ça bouchonne un petit peu, après ça roule un petit peu mieux en direction de Reichstätt et ça rebouchonne juste à l'entrée de Reichstätt en direction de, effectivement de Reichstätt, hein. Vous avez un petit peu une latence qui se forme, mais après ça revient un petit peu plus dense et dans le sens inverse également, vous avez aussi un petit peu de monde en venant du nord en direction de Strasbourg, en surtout au niveau de la sortie Vigie où c'est un petit peu plus compliqué la sortie. Voilà, en interurbain, vous avez beaucoup de monde sur la rue de la Plaine des Bouchers, également sur la route de Schirmeck qui est quand même pas mal saturée à cette heure-ci, et un petit peu de monde sur l'avenue du Rhin également. Et voilà ce qu'on peut dire, et vous avez de la place partout au niveau des parkings. Merci beaucoup Christelle. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, on continue nous en partant vers le nord. Quand on a rejoint la 4 juste après l'échangeur de Heurte, quand vous arrivez depuis Strasbourg et que vous vous dirigez dans le sens Strasbourg-Paris, vous êtes presque au niveau de Brumath. C'est légèrement ralenti également. Un ralentissement qui est très fréquent à cette heure-ci. Évidemment, en cette sortie du travail, on repart vers le sud. Célestas est ouvert. Le contournement de Colmar est également ouvert. Un petit ralentissement quand vous bifurquez vers la D415 en direction de Andolsheim. Rien de particulièrement alarmant non plus. L'agglomération de Mulhouse est au vert également. Et puis, bonne nouvelle, le ralentissement qui avait lieu entre Bâle et Mulhouse quand vous sortiez de Saint-Louis, et c'est résorbé. C'est également le cas sur la 36. Le ralentissement qui avait été signalé tout à l'heure, c'est également résorbé quand vous étiez dans le sens Mulhouse-Belfort. Vous êtes témoin d'un incident, d'un accident ou d'un ralentissement. Vous êtes nos patrouilleurs sur France Bleu Alsace, 03 88 25 02 02. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez toujours France Bleu Alsace. Bienvenue si vous nous rejoignez, on passe encore une heure ensemble jusqu'à 19h et je vous emmène à Mulhouse ce soir et demain pour vivre le manga et l'animé One Piece autrement. C'est un ciné-concert par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, une belle soirée à vivre en famille pour faire plaisir aux fans du manga mais aussi à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir One Piece avec de la musique live, rien de mieux. Allez, je vous donne tous les détails un petit peu plus tard, alors restez avec nous. Et une autre idée sortie, c'est deux entrées pour le parc de Sainte-Croix qui seront à gagner. C'est dans quelques instants sur France Bleu Alsace. Allez, je vous fais patienter un petit peu, mais ça va. En tout cas, c'est Claudio Capéo qui le dit. Ça va, ça va. Vous écoutez France Bleu Alsace. À toi la fille qui me rend si dur et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va? Ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais pour mes lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Les biens, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Quand on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Et il a raison, Claudio Capéo. Tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Et tant qu'on écoute France Bleu Alsace aussi. Le 16-19, le 16-19 sur France Bleu Alsace. Deux entrées pour le parc de Sainte-Croix à Rodez, dans Moselle. Le parc de Sainte-Croix, on y voit des loups, on y voit la saison du brame du cerf en ce moment, on y voit aussi des ours, bref, plein d'animaux à découvrir absolument si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller. Et d'ailleurs, parmi tous ces animaux, donc je le citais, il y a les loups, et c'est la question que je vous pose pour tenter de gagner ces deux entrées pour le parc de Sainte-Croix. Quand un loup est en groupe, quel est le nom de ce groupe? Comment appelle-t-on le nom d'un groupe de loups? Vous avez la réponse, j'en suis sûre. 03 88 25 15 15. Je vous rappelle, deux entrées pour le parc de Sainte-Croix sont à gagner. Quel est le nom d'un groupe de loups? 03 88 25 15 15. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Jeudi, vendredi et samedi, les artisans bouchers charcutiers, traiteurs d'Alsace, sont solidaires de votre pouvoir d'achat. Pendant ces trois jours, et à partir de 40 euros d'achat, une palette fumée d'environ 1 kilo vous sera offerte par votre artisan affichant l'opération. Retrouvez-les sur www.boucherie-charcuterie-alsace.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Waouh ! 60 ans de plaisir et d'émotions partagées, ça se fête ! À l'occasion de ses 60 ans, la chocolaterie Daniel Stoffel souhaite remercier tous les gourmands depuis trois générations. Jusqu'au 31 octobre, laissez-vous tenter et plongez dans l'univers Daniel Stoffel. Des cadeaux, des animations et 15% de remise immédiate vous attendent dans nos trois magasins à Haguenau, Ribeauvillé et Shopping Promenade, ainsi que notre boutique en ligne. Plus d'infos sur daniel-stoffel.fr. Daniel Stoffel, créateur de moments d'émotion. Merci d'avoir choisi d'écouter France Bleu Alsace. Il est 18h13. L'amour se célèbre sur France Bleu Alsace avec Christophe Maé et Amadou et Mariam. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. jour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Maé, Amadou et Mariam, vous écoutez France Bleu Alsace. Le 16-19 sur France Bleu Alsace. Et je vous ai posé une question pour tenter de gagner deux entrées pour découvrir ou redécouvrir le parc animalier de Sainte-Croix. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors j'ai posé une question, ma foi, assez simple. Oui. Il faut bien l'avouer, quel est le nom d'un groupe de loups, Maurice ? C'est la meute. Mais oui, évidemment que c'est la meute. Oui. Bravo, vous gagnez vos deux places hein, pour le parc animalier de Sainte-Croix. Vous avez déjà eu l'occasion d'y aller ? J'étais il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà, donc ça fait l'occasion d'y revenir. Vous y étiez à quelle saison ? Oui. Oui. Vous y étiez à quelle saison au parc de Sainte-Croix ? On était au mois d'août. Ah, en plein été. En plein été, oui. Mais c'est vraiment un parc qui se visite à toutes les saisons, parce qu'il y a plus différents animaux qui se montrent plus ou moins. Ça vaut vraiment le coup de le visiter, oui. Vous en avez gardé un bon souvenir ? Ah oui. Au début de l'ouverture, c'était notre pèlerinage, on allait tous les ans. Ah oui, carrément, vous êtes vraiment un habitué, quoi. Oui, j'étais habitué, oui. Et donc, il y a plusieurs meutes de loups à voir, hein. C'est pour ça que j'ai posé la question au parc de Sainte-Croix. C'est quel animal qui vous a le plus impressionné la fois où vous étiez allé le voir ? Enfin, les nombreuses fois où vous êtes allé au parc de Sainte-Croix ? Franchement, c'était le loup. Ah bah, c'était une question pour vous, alors. Oui. Vous n'avez pas du tout hésité à plus. Et puis les cerfs aussi, le moment des cerfs, ils passaient à côté de nous en semi-liberté. Bah oui, c'est le principe du parc de Sainte-Croix. Les animaux ont vraiment beaucoup d'espace, donc ça laisse vraiment l'occasion de les voir presque dans leur environnement naturel. Évidemment, ça reste un parc fermé, et vous avez raison, la saison du brame du cerf est absolument magnifique à voir dans cet écrin de verdure. Je précise qu'il y a 120 hectares, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, et j'ai jamais eu l'occasion d'écouter le brame du cerf là-bas. Ah bah écoutez, avec ces deux entrées... Voilà. Ce sera peut-être l'occasion. Oui. Vous savez avec qui vous allez pouvoir y aller ? Avec mon épouse. Pour refaire votre sortie et relancer le fait d'y aller tous les ans. Voilà, oui. Bah vous économisez un billet, vous y retournez l'année prochaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Merci bien. Et bien, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maurice. Et puis de nous avoir appelé, d'avoir été très rapide. Et à toute votre équipe. Et ben ça nous fait très plaisir. Je transmettrai à toute l'équipe s'ils ne sont pas à l'écoute. Merci beaucoup, Maurice. Et puis à bientôt sur France Bleu Alsace. Oui, bonne soirée. Au revoir, Maurice. On va pouvoir continuer en parlant de jeux. Il y en a un qui vous passionne, c'est le dengue tous les matins de 11h à midi. Il est tombé d'ailleurs ce matin, le dengue. Donc moi je vais vous répondre oui, il est sungovien. Ok, très bien. Donc, vous avez le droit de me faire une proposition, une seule. Ok, ça marche. Est-ce que c'est Jacques Ongui ? Eh ouais ! Eh oui ! Excellent. Eh mais, fallait le trouver celui-là. Ah bah ouais, mais après comme dit les indices, il y avait un lien, effectivement. Eh mais on travaille. Eh mais Julien, moi je bosse. Hein. Et oui, vous devriez le voir, Laurent Weisskopf, dans les bureaux, à essayer de trouver les énigmes les plus intéressantes et puis à vous faire vraiment réfléchir. On a quand même eu le droit à une petite surprise ce matin. C'est assez incroyable, c'est exceptionnel. Juliette au standard me dit c'est Jacques Engui. On dit pas Engui, on dit Engui. Et là, nous avons Jacques au téléphone. Bonjour Jacques. Hello, bonjour. Bonjour. Jacques, comment allez-vous ? Je vais fort bien. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. J'ai préparé cette énigme, Duding, parce que je vous ai vu sur France 3 Alsace. Et je me suis dit, ce personnage, il faut le mettre en avant. Vous êtes Sungovien, vous êtes musicien et vous êtes inventeur. Et il s'avère que vous connaissez Juliette du Standard. C'est magnifique. Ah ben voilà. Alors, vous avez plus d'une corde à votre arc. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, là, maintenant, sur France Bleu Alsace? Donc, de ma vie, je suis prof de musique, de guitare classique. Hein. Ouais. Voilà, et c'est mon métier, mon bonheur aussi. Et puis, il y a d'autres trucs, notamment la rénovation de trouver des systèmes, des solutions, voilà, pour les maisons traditionnelles, entre autres. Et donc, j'ai mis au point un colombage double, voilà, dont j'ai eu un brevet d'invention. Et oui, Jacques Engy, donc, qui a été au micro de France Bleu Alsace et de Laurent Weisskopf, alors qu'on venait de faire deviner cette personne dans le Deng sur France Bleu Alsace. Le continue à jouer toute la semaine, hein. Le Deng, c'est de 11h à midi, absolument tous les jours. A gagné cette semaine un séjour dans un gîte de France, dans le Bas-Rhin, un séjour d'une semaine pour 4 personnes, ça donne envie. Est-ce qu'il donne envie de rester à l'écoute aussi, c'est True Color. Colors, yes. Cindy Lauper, vous écoutez France Bleu Alsace. Merci d'avoir choisi de passer votre fin d'après-midi. Il est déjà presque 18h30. You with the same.